Kapitel 3 von Das Tier im Walde von Therese Rie. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Es machte sich ganz von selbst, dass ich im Försterhause blieb. Das Wetter schien neblig bleiben zu wollen. Mir war es hier, trotz all des Unheimlichen, oder vielmehr deswegen, seltsam vertraut geworden. Ich bat den Förster, als zahlender Gast noch eine Weile in seinem Hause verweilen zu dürfen, und er hatte nichts dagegen. Der Försterin schien es sogar lieb zu sein. Was aber Agnes anbelangte, an der mir am meisten gelegen war, so hatte ich ihre Zustimmung ja schon empfangen. Ich sandte durch einen Holzknecht, der zu Tale ging, einen Brief an meine Mutter und Botschaft an meinen Freund, dass ich meine Pläne geändert hätte und ihn bitte, sich in keiner Weise nach mir zu richten. Um nicht müßig zu gehen, hatte ich meinem Ränzel das Mahlgerät entnommen, das ich neben ein paar Elfenbeinplättchen fürsorglich mit eingepackt hatte, und begann, ein Madonnenbildchen zu malen. Es sollte ein Geschenk für die Försterstochter sein, und es schien mir ein guter Einfall, die Mutter Gottes ein wenig nach ihrem Antlitz zu bilden. Doch das wollte nicht recht glücken, denn ihr dunkles, scharf und feingeschnittenes Gesicht und die strenge Linie ihrer Brauen waren zu verschieden von der blonden Holdseligkeit, die ich meinen Madonnen bisher verliehen hatte. Auch musste ich nach dem Gedächtnis arbeiten, und obgleich es mir schien, als habe mein Auge ihr charakteristisches Gesicht bis ins Kleinste erfasst, so entglitt es mir doch immer wieder, wenn ich in meiner Stube saß. So verbrachte ich viele Regenstunden des Nachmittags missmutig und doch gefesselt. Nachts blieb alles still. Schon beim Abendessen herrschte eine ruhigere Stimmung, denn das Unheimliche ereignete sich nie zwei Nächte hintereinander, versicherte mir die Försterin, und so würden sie sich heute alle ruhig auskleiden und zu Bette gehen. Der Forstgehilfe Martin schlief heute im Haus. Er hatte seine Kammer neben der meinen, und durch die Wand hörte ich seine tiefen, gesunden Atemzüge. Als ich am nächsten Morgen eine blasse Sonne ein wenig kraftlos durch den Nebel scheinen sah, schien mir der Augenblick gekommen, meinen Köhlerfreund aufzusuchen. Er wartete schon auf mich. »Die Stunde ist gut«, sagte er, »die Sonne scheint. Die, von denen ich reden will, lieben nur den Nebel und die Nacht. Zu Mittag gibt es dann wieder andere, bocksfüßiges, landfremdes Gesindel, mit dem ich auch nichts zu tun haben möchte. Um diese Stunde aber geben sie alle Ruhe. Der Herr möge Platz nehmen und sich nicht daran kehren, dass der Baum stumpf rußig ist. Und wenn er mich hören will, will ich berichten, was ich von Vater und Großvater weiß. Es gibt ein uraltes heidnisches Tier in unseren Wäldern, dessen Namen man nicht nennen soll. Es ist aber das Böse und Gefährliche dieses Tieres, dass es sich bei Tage in Menschengestalt verwandeln kann. Vielmehr, es ist ein Mensch, und nur alle 7 Jahre zwischen Johannes Nacht und Tag und Nacht gleiche, verwandelt es sich in einen riesigen Wolf, größer als ein Menschenauge ihn je erblickt, plump und schwer, doch von so geisterhafter Raschheit und Leichtigkeit des Laufes, dass er keine Spur hinterlässt. Wenn es finster wird, muss er Menschen anfallen und töten, doch nicht, um sie zu zerfleischen, sondern indem er ihnen das Genick bricht und ihr Blut aufleckt. Das gibt ihm dann Kraft für einen Tag oder mehrere. Je mehr es auf den Herbst zugeht, desto größer wird seine Gier. Es ist, als wolle er seine Zeit noch ausnützen. Der Mensch aber, der er bei Tage ist, weiß von all dem Schauerlichen nichts. Er kann herumgehen wie der Herr und ich, und jede Erinnerung an sein schauriges, nächtliches Wesen fehlt ihm. Dieses furchtbare Tier ist ein Geschöpf des Heidengottes und ihm untertan. Das Christentum hat keine Macht über ihn, und das heilige Zeichen des Kreuzes fürchtet er nicht. Nur eins hat Macht über ihn, der Drudenfuß, denn das ist ein Zeichen des Heidengottes, seines Gottes. Wer den Drudenfuß an sich trägt, dem tut er nichts. Der Herr sieht dort an meiner Hütte den eisernen Drudenfuß hängen? Mein Großvater hat ihn gehämmert, und nachts brächte mich keiner ohne ihn in den Wald. Mir ist das furchtbare Tier auch noch nie begegnet, trotzdem ich sein Lustgeschrei habe gellen hören. Trifft es auf einen, der dies Zeichen an sich trägt, dann geht sein Zorn als ein Blitzstrahl in die Erde nieder, dem kein Donner folgt, und das betrogene Tier rast davon und sucht sich ein anderes Opfer. Mir wurde kalt. Nun wird der Herr fragen, fuhr der Köhler fort, warum denn nicht alle Menschen, wenigstens soweit sie hier aus dem Lande sind, einen Drudenfuß bei sich haben? Das kommt daher, weil sie uns Köhler nicht glauben, sondern lieber den Priestern. Sie meinen, ihr Kreuz schütze sie genug. Aber das ist ganz falsch. Denn der Christengott kommt aus dem fernen Asien. Und was unsere Wälder sind und wer darin herrschet, woher soll er das wissen? Er ist ein fremder Gott, der hier nie recht heimisch geworden ist. Und darum schicken die alten Götter, die Vertriebenen, noch zuweilen ein Wesen aus, das ihnen untertan ist. Die Pfaffen nennen das den Teufel. Das ist aber unrichtig. Es gibt keinen Teufel. Es gibt nur vertriebene Götter. Kann nichts das unselige Geschöpf erlösen? Eine Erlösung gibt es. Wenn das liebste Wesen, das er als Mensch hat, das Furchtbare errät, was dem Menschen selbst verborgen ist, so wie er wieder seine Menschengestalt angenommen hat und sich ihm freiwillig zum Opfer bringt. Aber das ist selten, Herr. Woher soll ein anderes wissen, was jener selbst nicht weiß, was er bei Tage hinter einer ganz anderen Art verbirgt? Wie wollte ein Wesen, das liebt, dem anderen solches zutrauen? Aber wenn es doch geschieht, dann ist das furchtbare Geschöpf erlöst. Nicht in dem Sinn, Herr, dass es nun in den Himmel kommt und mit den Engeln Psalmen singt, sondern so, dass die urewigen Mächte, die es ausgeschickt haben, es wieder zu sich nehmen in ihren Schoß. Ob es dann zur Ruhe kommt, ob es in fürchterlichem Jagen über die Erde hinbraust, ob es in ein stilles Schattenreich eingeht, das weiß niemand zu sagen. Kann keiner das Tier töten? Es ist unverwundbar, Herr, aber man dürfte es auch nicht. Es ist ein heiliges Tier. Heilig? Dieses Scheusal? Es ist heilig, weil es alles Böse, alles Übel, alle Schuld auf sich nimmt. Man kann das Tier töten, solange es ein Mensch ist. Denn der Mensch, der von all dem Bösen an sich nichts weiß, der herumgeht und scheint wie alle anderen, der ist tötenswert. Aber wenn das Böse lügenlos und ohne Verstellung aus ihm herausbricht, dann ist es heilig. So hasst ihr also den Menschen nicht, der in dieser Gestalt nur Hülle ist für Böseres? Ob ich ihn hasse? Flüsterte der Alte. Ob ich ihn hasse? Still, sagte er mit einem Male und presste meine Hand. Ich wusste es ja. Hinter der Köhlerhütte war der Forstinspektor plötzlich hervorgetreten. »Ich wollte nur sehen, verehrter Greis«, sagte er, »ob ihr euch heute besser meinen Anordnungen gefügt habt. Ich habe meine strengen Instruktionen von der Regierung, und wir haben keine Lust auf Waldbrände, wie sie im Oberösterreichischen wüten. Der Herr ist noch hier?« fragte er, seinen scharfen Blick auf mich richtend. »Ich dachte, er wäre nur auf der Durchreise.« »Ich denke, noch einige Tage zu bleiben«, sagte ich kalt, »und es dürfte mich niemand daran hindern können. Meine Papiere sind in Ordnung.« »Der Herr muss nicht viel zu tun haben«, meinte der Inspektor höhnisch, »und auch keinen sehr guten Geschmack, wenn er sich von einem alten Köhler allerhand Märchen aufbinden lässt. Leider hat die Behörde noch kein Mittel gefunden. aber es wird wohl welche geben, der allgemeinen Verdummung zu steuern. Vorläufig wird sich der Michel seines Meilers wegen vor einer Sicherheitskommission zu verantworten haben. Ich wünsche eine gute Unterhaltung.« Er hob zwei Finger nachlässig an seine Mütze und ging. »Das Scheusal«, murmelte der Alte und ballte seine fleischlosen Fäuste hinter ihm her. »Das Scheusal!« Ich richtete einen festen Blick auf ihn. »Ist er's?« Der Alte knickte zusammen und sandte einen angstvollen Blick nach der Richtung, in der der Inspektor verschwunden war. »Herr, wer kann das wissen? Wer darf es sagen?« Und obgleich er eben von der Nutzlosigkeit des Kreuzzeichens gesprochen hatte, schlug er es doch aus alter Gewohnheit. Er schien verschreckt. Es war nichts mehr aus ihm herauszubringen. So drückte ich ihm ein paar Münzen in die Hand und sah ihn, als ich ging, eifrig an seine Meile herumarbeiten. Die Behörde schien ihn doch noch mehr zu schrecken als die alten Götter. Was ich gehört hatte, hatte mich natürlich berührt, aber nicht so stark, wie ich erwartete. Das Fantastische der Erzählung schien mir doch zu offenbar. Es mochte sein, ich hatte es ja selbst erlebt, dass ein fremdartiges und gefährliches Tier sich im Walde zeigte, dessen Anwesenheit selbst den Jägern Rätsel aufgab. Ich erinnerte mich, einmal gelesen zu haben, dass eine Löwin irgendwo aus einer Menagerie ausgebrochen war und lange Zeit eine sonst friedliche Gegend unsicher gemacht hatte. Etwas Ähnliches mochte sich hier ereignet haben, und alles andere, das darum gesponnen wurde, war vermutlich ins Reich der Legende zu verweisen. Dennoch schien hier etwas merkwürdig Unwirkliches in der Luft zu liegen. Die Sonne war wieder hinter Nebeln verschwunden. Im Walde roch es modrig, und ich fragte mich, ob es in diesem Land überhaupt anderes Wetter geben könne als Regen. Die Bäume waren von Nebel umhüllt, ganz weich und doch bizarr in ihrer Form. Der Blick ins Weite war abgeschnitten, und nur Schatten tauchten aus dem milchigen Dämmer herauf. Mir schien es, als hätte ich den Wald vordem nie so richtig gesehen, denn woran ich mich erinnert, wonach ich mich gesehnt hatte, das waren die großen Prunkstücke der Natur gewesen, der brennende Untergang der Sonne oder ihr Flimmern auf dem Moosboden. Dies war alles ganz anders. Auch auf Bildern hatte ich es nie gesehen, und ich wurde plötzlich traurig, denn ich hieß zwar ein Maler, aber ich wusste, dass meine bescheidene, kleine und enge Kunst nicht für solche Dinge reichen würde. Diese Kunst, die streng an das Herkommen gebunden und zu schwach war, sich und anderen neue Wege zu erschließen. Als ich zum Försterhause kam, sah ich Agnes am Wohnstubenfenster sitzen, einen großen Korb Flickwäsche vor sich. Sie aber blickte nicht auf die Arbeit in ihren schmalen, braunen Händen, sondern starrte gedankenvoll ins Leere. Zum ersten Male fiel mir auf, dass ihre Augen blau waren. Ich hatte sie immer für schwarz gehalten, weil sie so tief lagen und ihr Blick so dunkel schien. Ich fasste mir ein Herz, trat ins Zimmer und sprach eine Bitte aus. Ich hätte mein Skizzenbuch bei mir, ob sie mir nicht eine halbe Stunde sitzen wolle. Sie möge ruhig ihre Arbeit fortsetzen und tun, als wäre ich nicht da. Es genüge mir, wenn ich mir den Schnitt ihrer Züge einprägen und mit dem Bleistift ein wenig fixieren dürfe. »Nein«, sagte das Mädchen freundlich, aber fest, »das will ich nicht haben.« Ich fragte nach dem Grunde. »Wer mein Gesicht wegträgt, stiehlt mir ein Stück von mir. Mein Gesicht gehört mir, es ist das Einzige, was ich ganz eigen habe. Es ist nur einmal da und soll nicht abgeschildert werden.« »Das ist eigentlich eine Ansicht, die aus dem Orient stammt«, sagte ich, »wo die Religion die Nachbildung des Menschen angesichts verbietet. Unser Glaube hat nichts dagegen.« Und ich wies auf die vielen Heiligenbilder im Raum. »Man hat sie ja nicht gefragt«, sagte das Mädchen achselzuckend. »Sie haben sicherlich auch nicht so ausgesehen, und täten sie es selbst, ich mache mir nichts aus Bildern, weil sie mich zu einer Vorstellung zwingen wollen, zu der ich mich nicht zwingen lasse. Das tat mir, dem Madonnenmaler, weh, besonders wenn ich an das Bildchen dachte, mit dem ich sie hatte erfreuen wollen. Und zu gleicher Zeit überraschte es mich als ein neuer Beweis jener ketzerischen und hartnäckigen Selbstständigkeit, die sich in diesem Hause hinter hingebendster Frömmigkeit verbarg. So blieb mir nichts übrig, als oben auf meinem Zimmer unlustig an meiner Madonna herumzustricheln. Aber alle Freude daran war mir vergangen, und schließlich fing ich eine andere in meiner alten Manier an, die ich nach Hause mitnehmen und verkaufen konnte. Ich war nur ein Kunsthandwerker, das wurde mir klar, und meine Miniaturen würden mit der Mode leben und sterben. Vielleicht grub sie in 100 Jahren ein Sammler als Kuriosität aus. Aber mit der Kunst hatte diese liebliche Glattheit nichts zu tun. Das empfand ich erst ganz in dieser Welt, die wild, zerrissen und verworren schien, und es verbesserte meine Stimmung nicht. Auch die anderen schienen im Laufe des Tages unruhiger zu werden, und obgleich sich das Leben in den schon gewohnten Formen abspielte, die Frauen ihre Hausarbeit taten, die Männer die Geschäfte des Dienstes verrichteten, war irgendwo ein magnetischer Strom, der an den Nerven riss. Martin meinte, es liege an der Luft, sie sei mit Elektrizität geladen und ein Wetterwechsel stünde bevor. Ein tüchtiger Sturm, ein ordentlicher Schneefall und es würden Herbsttage von unvergleichlicher Schönheit kommen. Einstweilen lagen aber noch dunstige Schleier über der Gegend und die Öllämpchen mussten früher angezündet werden als sonst um diese Zeit. Die Abendmahlzeit war ausführlicher als gewöhnlich und ich konnte beobachten, wie sehr Vater und Tochter aneinander hingen. Sie schienen Geschöpfe einer Welt und eines Willens zu sein. Nach ihrer kargen Art gingen wenige Worte zwischen ihnen hin und her, aber zuweilen ruhten ihre Augen mit einem Blick vollkommenen Verstehens ineinander, in den sich von Agnes Seite etwas wie Angst mischte, denn der Förster hatte etwas Verfallenes an sich. Martin saß missvergnügt dabei. Es war kaum zu verkennen, dass die Försterstochter seinem Herzen näher gestanden haben musste, und dass sein Schmerz und Ärger über eine Zurückweisung noch lebendig war, die er unter einem künstlich unbefangenen Wesen zu verbergen trachtete. Die Mutter schien auf seiner Seite zu stehen und nicht recht zu begreifen, was die Tochter an dem hübschen Burschen auszusetzen gehabt hatte. In das innige Verhältnis zwischen Vater und Tochter war sie offenbar nicht zugehörig, obgleich man ihr mit aller Hochschätzung begegnete. Mit ihrem völligen Aufgehen im Nächsten erinnerte sie mich ein wenig an meine gute Mutter, deren Einblick in die Seele auch kein sehr tiefer war. Sie war offenbar einmal sehr schön gewesen und schien es nicht recht verwinden zu können, dass sie dereinst in größeren Umständen gelebt hatte. Den Wald liebte sie nicht und fand ihn unheimlich. In all den Jahren ihres Hierseins war sie nur draußen gewesen, wenn es unbedingt sein musste. Die Tochter dagegen liebte den Wald leidenschaftlich, und ihre kargen Worte strömten dichter, wenn sie von weißen Mondscheinnächten im Winter sprach, in denen man nur das Rieseln des Schnees vernehme, oder vom Harzduft, wenn man an sonnigen Lichtungen unter den Bäumen im Erika-Gebüsch lag. Dann habe sie gemeint, den Ton einer Weidenpfeife zu hören und zottige, bocksfüßige Wesen umhertollen zu sehen. Unwillkürlich erinnerte ich mich an des Köhler-Michels Worte von dem landfremden Gesindel. Martin meinte etwas spöttisch, soweit er sich aus der Schule entsinne, in der er freilich nicht sehr weit gekommen sei, glaube man an solche Wesen im Süden, aber nicht hier, worauf Agnes ernsthaft den Kopf schüttelte und meinte, das gäbe es überall. Jetzt freilich, meinte sie mit einem liebevollen Vorwurf zu ihrem Vater hin, halte dieser sie beständig davor zurück, in den Wald zu gehen, wiewohl sie schon bewiesen habe, dass sie sich nicht fürchte und im Winter vor 2 Jahren mit eigener Hand einen Wolf erlegt habe, wovon der Vater viel Rühmens gemacht hatte. Sie fürchte das Unheimliche nicht, wenn man ihm entgegengehe, nur wenn man darauf warten solle, das zerre an den Nerven. Es liege ihr viel besser, mit der Büchse draußen umherzustreifen, als Strümpfe zu stopfen, und obwohl sonst die Mutter zu solcher Tätigkeit angehalten habe, sei es jetzt der Vater, der sie beständig zu häuslicher Arbeit veranlasse. Der Förster meinte, zum Walde gehöre der Sonnenschein. In Nebel und Regen habe sie nichts draußen verloren. Martin stimmte lebhaft zu und verwies auf die Sennenmarie, die im Lande aufgewachsen sei und doch in der vorletzten Nacht Weg und Steg verloren habe, und indem man bei dieser Erinnerung angelangt war, senkte sich Dumpfes und Trübes auf uns alle herab. Martin schlug vor, um dieser Stimmung auszuweichen, sie möchten doch ein zweistimmiges Lied singen, wie in alten Zeiten. Es sei hier jetzt niemand nach Singen zumute, sagte Agnes abweisend. Es könne ja ein frommes Lied sein, meinte Martin und fügte spöttisch hinzu, freilich müsse sie dann auf seine Mitwirkung verzichten, denn in solchen Liedern sei er nicht zu Hause. Agnes schüttelte den Kopf, als ich jedoch sehr darum bat, ließ sie sich bewegen und nahm die Laute von der Wand. Sie ließ die Finger über die Saiten streichen, und dann begann sie mit ihrer dunklen Stimme, halb sprechend, halb singend jenes Lied, von dem ich noch heute jedes Wort so genau weiß, als hätte ich es nicht einmal, sondern oft und oft von ihr gehört. Gesang des Erzengels. Maria, seit ich dir dein Glück verkündet, hat sich die Welt so seltsam mir gewendet, dass ich entgöttert stehe und geblendet von jenem Licht, das rings um dich entzündet. O Leid der sündenlosen Seligkeit, o Schmerz in lilienweißer Glut zu brennen, nur schimmernde Unendlichkeit zu kennen, die tränenlose, fern von Raum und Zeit. Nie kann ein Schmerz zu unserer Höhe dringen, den Namen Mutter nennt der Engel nie. Ich schweb in eiseskalter Harmonie, Maria, und muss singen, und muss singen. Das ist kein frommes Lied, versetzte der Förster, als sie geendet hatte. Dies Lied drückt die Sehnsucht eines seligen Geistes nach einer ganz anderen Seligkeit aus, als sie ihm beschieden ward. Dies ist ein Lied irdischer Sehnsucht. Er erhob sich zum Zeichen, dass es Zeit für uns alle sei, uns zur Ruhe zu begeben. Ich hatte den Vorschlag machen wollen, ob man den Abend bis zur kritischen Stunde nicht beisammen bleiben und so einander die allgemeine Unruhe erleichtern wolle. Allein es schien niemand auf Geselligkeit gestimmt zu sein, und so unterließ ich es. Ich nahm mir jedoch vor, auf meinem Zimmer zu wachen. Allein das Licht schien trüb, an Lesen oder Arbeit dabei war nicht zu denken. Draußen stand der Nebel in dichten Schwaden. So legte ich mich in den Kleidern aufs Bett, nahm mir vor, wach zu bleiben, hörte im Halbschlaf den Forstgehilfen in den Nebenraum tappen und schlief dennoch ein. Ich träumte, dass in der Höhe meiner Brust ein weiter eiserner Ring um mich schwebe, der jedoch immer enger zu werden schien. Ich wollte mich bücken, um ihm zu entschlüpfen. Da senkte sich auch der Ring und schnellte wieder empor, als ich mich aufrichtete. Immer enger schien er zu werden, und mit Entsetzen sah ich den Augenblick kommen, wo er meine Brust zusammenpressen würde. Schon spürte ich das Eisen an meinem Körper, schon klemmte er mich zum Ersticken, da schrie ich auf und erwachte. Aber ein viel fürchterlicherer Schrei antwortete von draußen dem meinen. Es war wieder jenes entsetzliche Heulen, das ich schon einmal vernommen, in das sich ein kurzes Geräusch wie ein Schuss mischte, der es aber nicht zum Verstummen brachte. Mit zitternden Händen machte ich Licht. Wieder hörte ich unten die aufjammernden Frauenstimmen, und ich eilte hinab. Da fiel mir ein, dass ja noch ein Gefährte im Hause sei, und unwillkürlich machte ich vor Martins Kammer Halt und leuchtete hinein. Er war nicht da. Sein Bett war zerwühlt, er aber war fort. Irgendetwas gab mir einen Schlag aufs Herz. Verstört trat ich in die Wohnstube, wo ich die beiden Frauen fand. Die Försterin hatte sich die Zeigefinger in die Ohren gestopft, obgleich nichts mehr zu hören war, und jammerte laut. Agnes suchte sie zu beruhigen. »Martin ist nicht da«, sagte ich leise. Wir wechselten einen Blick. Der gleiche Gedanke stand in unseren Augen geschrieben. Vielleicht hat er Dienst?« fragte ich weiter. »In diesem Teil des Reviers besorgt der Vater den Dienst allein«, erwiderte das Mädchen. Wir schwiegen beide. Es schien mir, als ob die heiligen Bilder von den Wänden höhnisch auf uns niederblickten, und ich dachte daran, wie widerwillig der schwarzäugige Bursche ihnen Ehrfurcht erwiesen hatte. Nun ging die Tür draußen und der Förster kam aus dem Walde zurück. Schweigend trat er an das Kruzifix. Wir taten desgleichen. Nie habe ich inbrünstiger gebetet, und es schien mir, als täten es die anderen ebenso und als sei nie eine dichtere Wolke von Andacht und Fürbitte zu der Gottheit emporgestiegen, die solche Dinge geschehen ließ oder sie nicht hindern konnte. Wieder lag ich oben wach. Angestrengt wartete ich, ob mein Nachbar, an den ich jetzt nur mit Grauen dachte, den Weg ins Haus zurückfinden werde, aber ich hörte nichts. Durch das kleine Fenster drang eisige Kälte von draußen, und unwillkürlich kroch ich tiefer in meine Decken, und schließlich schlief ich ein. Am nächsten Morgen zeigte sich mir ein zauberhaftes Bild. Der Wald war voll Schnee. Es war freilich nur leichter Spätsommerschnee, und er schmolz rasch, als die Sonne auf den bereiften Christbäumen glitzerte. Zum ersten Male hörte ich die Vögel singen, was ich hier bisher noch nie vernommen. Ein herbstlicher Tag von leuchtender Klarheit stieg herauf. Die Äste schimmerten in so frischen Farben, und ein solcher Perlmutterglanz lag über all der feuchten Frische, dass es mir schien, als sei der erlebte Nachtspuk nur törichte Einbildung. Wie doch ein bisschen Sonnenschein die Welt verändert. Ich beugte mich tief aus dem Fenster. Die Luft war kalt, rein und würzig. Und plötzlich stieg eine Sehnsucht in mir auf. Ich sah Agnes, wie sie sich mir am Tage vorher dargestellt, schlank und anmutig mit der Büchse in der Hand im Walde umherstreifen. Die Büchse freilich brauchte jetzt just nicht dabei zu sein. Ich wollte nur an ihrer Seite durch den Wald gehen und ihre dunkle Stimme hören. Rasch ging ich hinunter. Auch das Wohnzimmer schien ganz verändert vom Sonnenlicht. Freilich sah man manche Abnützung besser, welche die Zeit dem Hausrat zugefügt hatte. Diesmal brachte mir die Försterin das Frühstück, was mich ein wenig enttäuschte. Diese Frau schien auch im Sonnenlicht nicht verändert. Sie bat um Entschuldigung, dass sie keine frische Milch habe. Seit ihre Ziege eingegangen sei und hier oben gehe ja alles ein, sei sie auf eine Bäuerin von der Alm angewiesen, die aber, von den Gerüchten wohl erschreckt, ausgeblieben sei. Der Milchmangel schien sie mehr zu bedrücken als alles sonstige Geschehene. Sie klagte über das Dasein hier und sprach die Hoffnung aus, dass irgendein günstiges Schicksal ihrer Tochter ein Leben in der Stadt bescheren möge. Ob sie das nun gedankenlos gesagt hatte oder mütterliche Schlauheit sich darin aussprach, weiß ich nicht. Aber jedenfalls drückte sie Dinge aus, die unaufhörlich in meinen Gedanken kreisten, und das machte mir die sonst ein wenig langweilige Frau sympathisch. Ich ging nun aus, Agnes zu suchen, und fand sie vor dem Hause, damit beschäftigt, Ranken aufzubinden. Nie hatte sie mir so gefallen wie jetzt, wo ich sie zum ersten Mal außerhalb des Hauses sah, wie sie sich auf den Zehenspitzen reckte und biegsam mit den Armen nach oben griff. Sie trug nicht die weite, gebauschte Tracht, wie sie in der Stadtmode war und wie sie schlecht hierher gepasst hätte, sondern ein ganz schmuckloses Kleid aus grünem Stoff mit eingewirkten kleinen Veilchensträußen, das sich lose und doch genau um ihre feine Gestalt legte. Ich begrüßte sie und machte meinen Vorschlag. Ihre Hausarbeit werde nicht darunter leiden, wenn sie einmal ein halbes Stündchen liegen bliebe. Und ihr Vater werde gegen einen Spaziergang durch den Wald auch nichts einzuwenden haben, jetzt, wo die Sonne schien. »Ja, sie scheint«, sagte sie und sah mich aus ihren dunkel umsäumten Augen an. »Aber tut sie es auch für uns?« Ich meinte, das täte die Sonne für jeden. Sie schüttelte den Kopf. »Sie lassen sich von dem bisschen Geglitzer blenden und müssten doch fühlen, dass wir alle unter einem schweren Schicksal stehen, das mit jedem Augenblick der Katastrophe näher rückt.« So hatte ich sie noch nie gesehen. Ich kannte sie ernst, aber mutig. Nie hatte mich der schicksalhafte Zug um ihre zusammengewachsenen Brauen so berührt wie jetzt. »Sie sollten jetzt gehen«, fuhr sie fort. »Solange hier alles voll Nebel war, schien es mir besser, Sie zurückzuhalten. Jetzt aber gehen Sie, so rasch wie möglich.« Ich wurde todtraurig. »Sie schicken mich fort?« Sie sah mich an. »Mir ist, als wäre Unheil auf dem Wege, auch für Sie. Ich kann nicht sagen, warum ich so fühle, aber es hat sich schon oft gezeigt, dass mein dunkles Empfinden klarer sah als mein Verstand. Agnes«, sagte ich und wollte ihre Hand fassen. Mir schien es, als könnte ich niemals mehr so zu ihr sprechen wie in dieser Stunde. In diesem Augenblick tauchte der Förster aus dem Walde hervor. Nie war mir seine Gestalt so hoch, dunkel und machtvoll erschienen. Mir war es, als hörten die Vögel ringsum plötzlich zu zwitschern auf. Agnes entzog mir ihre Hand und wandte sich dem Vater zu. »Was ist?« fragte sie mit einem angstvollen Blick in sein Gesicht. Er sprach, und nie werde ich den schicksalsvollen Klang seiner Stimme vergessen. Diesmal ist es Martin gewesen. Agnes und ich tauschten einen Blick. Mir war es selbst in dieser Stunde des Grauens lieb, ein Einverständnis mit ihr zu haben. Aber der Förster hatte die Bedeutung dieses Blickes erfasst. »Nein, nicht der Täter ist er, wie ihr glaubt. Er ist das Opfer.« Wir schwiegen erschüttert. »Am Wildbach«, fuhr der Förster fort, »hat er einen Schuss abgegeben. Er hat ihm nichts genützt. Die Kugel steckt in einem Baum. Nun liegt er dort, wie die anderen alle.« Er wandte sein Gesicht ab, seine Bewegung zu verbergen. In diesem Augenblick tauchte der Forstinspektor auf, gefolgt von zwei Gendarmen. Er warf einen Blick auf uns, die wir noch ohne Fassung dastanden, schritt dann gerade und langsamen Schrittes heran, legte mir die Hand auf die Schulter und sagte mit fester, kalter Stimme, »Der Herr ist verhaftet.« Ende von Kapitel 3, gelesen von Hokuspokus.